Der stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Schutzideologieinstituts, Harish Gupta, richtete an den UNO-Generalsekretär einen Brief. Im Brief hob er hervor, unter Veranstaltung des Internationalen Schutzideologieinstituts fand am 8. September in Pyongyang ein internationales Symposium statt, an dem die Delegierten aus 14 Ländern teilnahmen. Die Delegierten, die Professor, Doktor, Wissenschaftler, Jurist und Menschenrechtler sind, verlangten einmütig die baldigste Aufhebung der UNO-Wirtschaftssanktionen gegen die DVRK. Die Teilnehmer des Symposiums erlebten die Realität Koreas und kamen zu der Erkenntnis, dass die Propaganda der USA und der südkoreanischen Behörden, dass die Verstärkung der Landesverteidigungskraft der DVRK den internationalen Frieden und die Abrüstung störe, eine Lüge ist. Die Verstärkung der Landesverteidigungskraft Koreas hat es zum Ziel, allerlei Aggressionsmachenschaften der feindseligen Kräfte zu vereiteln und die Souveränität und Integrität des Landes zu verteidigen. Die Sanktionen seitens der USA, die negative Einflüsse auf das Leben des koreanischen Volkes ausüben, verstoßen voll und ganz gegen die Völkerrechte. Im aktuellen Zeitpunkt, wo die nördlichen Gebiete von Korea große menschliche und materielle Schäden erlitten haben und die UNO den Opfern Hilfe leisten soll, stoppt nicht der UNO-Sicherheitsrat seine Wirtschaftssanktionen gegen die DVRK. Der Standpunkt des Sicherheitsrates soll vom humanitären Standpunkt aus überprüft werden. Zum Schluss appellierte der Briefschreiber über die UNO an das Gewissen aller Völker der Welt dazu, der Lügenpropaganda der USA und ihrer Verbündeten gegen die DVRK kein Gehör zu schenken.